Ja, wer sind denn diese beiden Männchen hier? Die wollen nicht auf einen Baum klettern, sondern gleich auf einen großen Berg. Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen Berg. Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen war ein Zwerg. Sie blieben dort oben lange sitzen und wackelten mit ihren Zipfelmützen. Doch nach 45 Wochen sind sie in den Berg gekrochen. Da schlafen sie in süßer Ruh. Seid ganz still und hört gut zu. Rupü, rupü. Doch nach 75 Wochen sind sie wieder rausgekrochen. Heißer, hopser, tralala, Himpelchen und Pimpelchen sind jetzt wieder da.